Reichsender Flensburg und die angetroffenen Sender. Der Führer ist gefallen. Am 8. Mai schweigen die Waffen. Die deutsche Wehrmacht ist am Ende. Stellt den nutzlos gewordenen Kampf ein. Wir bringen heute den letzten Wehrmachtsbericht dieses Krieges. Es tritt eine Funkstimme von 3 Minuten ein. Wir brauchen 6 Hodin. Hier ist England. Today is Victory in Europe Day. This is Radio Hamburg, a station of the Allied military government. Hier spricht Berlin. Wo sind wir also, liebe Hörer? Hier ist Moskau. Der große vaterländische Krieg endete mit unserem vollen Sieg. Wer nichts endet, hat verloren. Ein Streifzug durch die Radiolandschaft der Nachkriegszeit von und mit Jens Steiner. Das Kriegsende in Berlin und in Deutschland wird gerade aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Und für mich als Radiomensch ist natürlich interessant, wie die letzten Kriegstage und die ersten Friedenstage 1945 bis 1949 im Rundfunk abliefen. Also in der Zeit, in der es noch keine 2 deutschen Staaten gab. Ich habe für euch mal versucht, dieses spezielle Stück Rundfunkgeschichte so zu rekonstruieren, dass es irgendwie nachvollziehbar ist und chronologisch zu sortieren. Und ich beschränke mich da wirklich mal auf den Zeitraum zwischen 1. Mai 1945 und das Jahr 1949, also vom sang- und klanglosen Niedergang des Großdeutschen Rundfunks der Nazis bis zum Entstehen einer doch schon recht belebten Rundfunklandschaft in Sektoren aufgeteilten Deutschland mit RIAS, Berliner Rundfunk, Deutschlandsender, NDR und WDR. Ja, und das ist zwar ein ziemlich kurzer Zeitraum, aber da hat sich einiges getan. Fangen wir mal an. Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist. Am 30. April hat der Führer den Großadmiral Dönitz zu seinem Nachfolger ernannt. Hier muss ich mal ein bisschen weiter ausholen. Wo sind wir gerade? Hitler ist tot, schon seit einem Tag. Seine Leiche lag verbrannt in der Reichskanzlei in Berlin zwischen Brandenburger Tor und Potsdamer Platz. Jeder hat dazu eigene Bilder im Kopf, ob nun aus dem Bernd Eichinger-Film Der Untergang oder Christoph Schlingensiefs Die letzten Stunden im Führerbunker oder den unzähligen Dokumentationen aus Fernsehen und Internet. Jedenfalls wird Karl Dönitz, Hitlers Nachfolger, gewählt wurde er nicht. Wir sind ja noch in der NS-Zeit. Soweit es bekannt ist, hat Hitler seine Nachfolge in seinem Testament geregelt. Dönitz kam aus Berlin-Grünau und war bei der Kriegsmarine Großadmiral. Ja, bis zu seinem Tod, Weihnachten 1980 war das, wurde er noch von Altnazis und Neofaschisten regelrecht angehimmelt. Warum, ist mir nicht ganz klar, so wie mir bei den Leuten so einiges nicht klar ist. Naja, anderes Thema. Am 1. Mai 1945 jedenfalls gab Dönitz im Großdeutschen Rundfunk in Berlin bekannt, dass der Führer tot und er dessen Nachfolger sei. Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. Der Führer hat mich zu seinem Nachfolger bestimmt. Dann gab es noch so ein paar Durchhalteparolen und Seitenhiebe gegen Deserteure und die Alliierten und den Bolschewismus und... Die Angloamerikaner setzen dann den Krieg nicht mehr für ihre eigenen Völker, sondern allein für die Ausbreitung des Bolschewismus in Europa fort. Dann hieß es für Dönitz und die letzten ranghohen Nazis schnell Koffer packen und ab zum Flugplatz und mit der Junker nach Flensburg an der dänischen Grenze. Dänemark war ja zu der Zeit noch für ein paar Tage von den Nazis besetzt. Die Lage erfordert von euch, die ihr schon so große geschichtliche Taten vollbracht habt und die ihr jetzt das Ende des Krieges herbeisehnt, weiteren bedingungslosen Einsatz. Ich verlange Disziplin und Gehorsam. Nur durch vorbehaltlose Ausführung meiner Befehle werden Chaos und Untergang vermieden. Ein Feigling und Verräter ist, wer sich gerade jetzt seiner Pflicht entzieht und damit deutschen Frauen und Kindern Tod oder Versklavung bringt. 2. Mai 1945. Vielleicht habt ihr ja schon mal was von der Rattenlinie Nord gehört. Das war die Fluchtroute ranghoher Nazis von Berlin nach Schleswig-Holstein. Und Dönitz, der Großadmiral, verdrückte sich mit seiner neuen Reichsregierung ganz schnell nach Flensburg-Mürwik. Da fühlte er sich ein bisschen sicherer. Einerseits hatte er da das Backup seiner Kriegsmarine, denn da gab es eine Marineschule und gleich auf dem Gelände dieser Marineschule das Schloss Glücksburg. Das sollte dann erstmal der Regierungssitz sein. Da konnte man es ganz gut aushalten, alles schick, alles unzerstört und zur Not war da auch die dänische Grenze nicht so weit entfernt. Andererseits war es eher wahrscheinlich, dass wenn alles krachen geht, ihn dort die britischen Streitkräfte festnageln würden als die Sowjetarmee. In Sachen Kriegsgefangene sollten die Briten ja einen softeren Kurs fahren als die sowjetischen Alliierten und auch mitunter auf die Meldepflicht von ranghohen Nazis verzichten, munkelte man zumindest in Nazikreisen. Auch nicht ganz ohne Grund. Ja, das machte eine weitere Flucht natürlich deutlich leichter. Planke 4 und 3 Minuten. Reichssender Flensburg und die angeschlossenen Sender. Den Großdeutschen Rundfunk, den gab es dann schon nicht mehr. In Prag wurde noch gesendet, unter anderem aus der Rundfunkstation Römisch 1, Rundfunkstation 1. Und dann halt noch landesweit aus Flensburg über den Reichssender Flensburg. Das lief alles über Mittelwelle, also mit für heutige Verhältnisse schlechter Soundqualität, aber dafür mit hoher Reichweite. Ja, wer Flensburg kennt, weiß, das ist nah am Wasser gebaut und da im Stadtzentrum, in der alten Post am Nordhof enden, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, wurde dann in einem Pausenraum oder Erfrischungsraum der Postfrauen, wie es in der Quelle heißt, ein kleines Radiostudio eingerichtet. Da fühlten sich die Nazifunker dann sicher. Im Haus gleich nebenan, im alten Polizeipräsidium, saß ja auch die Gestapo, die geheime Staatspolizei, konnte nichts passieren. Auf dem Hof parkte dann so ein Ü-Wagen, ein Übertragungswagen von der Kriegsmarine, und der schickte das Radiosignal an den Sendemast östliche Höhe. Im Volksmund hieß der hölzerne Eiffelturm, und da wurde dann über Mittelwelle der ganze deutsche Raum befunkt. So, kurzer Ortswechsel. Ja, zur gleichen Zeit in Berlin-Charlottenburg. Wenn ihr Berlin kennt und vielleicht auch das Messegelände, dann habt ihr bestimmt auf dem Weg dahin das Haus des Rundfunks mal gesehen oder wart vielleicht auch schon drin. Das ist so ein ganz markanter Klinkerbau aus der späten Weimarer Zeit im Stil der neuen Sachlichkeit von Hans Pölzig. Das war ein absoluter Star-Architekt. Ja, die Berlinerinnen und Berliner kennen vielleicht noch das Kino Babylon oder die Dresdnerinnen und Dresdner den Mosaikbrunnen im Großen Garten. Jedenfalls war das Haus des Rundfunks in der Masurenallee in Berlin-Charlottenburg ein strategisch wichtiges Gebäude. Das war wohl auch einer der Gründe, warum die Bomben und die Artilleriegeschosse in den letzten Kriegstagen 45 einen großen Bogen drum gemacht haben. Vor der Machtergreifung der Nazis sendeten von dort aus dem Haus des Rundfunks die Deutsche Welle GmbH, die Funkstunde Berlin und die Reichsrundfunkgesellschaft. Ja, öffentlich-rechtliches Radio gab es in der Weimarer Republik ja noch nicht. Das wurde erst in der Bundesrepublik nach dem Vorbild der BBC geschaffen, während der DDR-Rundfunk komplett staatlich wurde. Ja, auch so eine bittere Parallele zum Großdeutschen Rundfunk der Nazis. Ja, wir sind immer noch am 2. Mai 1945. Da nahm die Rote Armee das Haus des Rundfunks ein. Den Job bekam ein gewisser Major Popow. Der kannte sich darin nämlich bestens aus. 1931, also 2 Jahre vor der Machtergreifung der Nazis, war der da nämlich Volontär oder Praktikant. Da widersprechen sich die Quellen ein bisschen. Allerdings war das keine journalistische Tätigkeit, sondern eher so Nachrichtentechnik. Major Popow war nämlich Ingenieur. Und als er dann mit seiner Truppe am 2. Mai das Haus des Rundfunks enterte, war da keine Menschenseele mehr. Das Gebäude war komplett leer. 4. Mai 1945. Wir sind wieder in Schleswig-Holstein beim letzten noch schnell hochgezogenen Nazi-Sender. Jetzt stand der Sendebetrieb des Reichssenders Flensburg. Die alte Post war inzwischen nicht nur Funkhaus, sondern auch Zeitungsredaktion der Flensburger Nachrichten. Aber was wurde da auf diesem Reichssender Flensburg den ganzen Tag so gesendet? Das waren einmal Reden von Karl Dönitz und von Albert Speer und ansonsten im Wesentlichen Musik, Durchhalteaufrufe und Frontberichte. In Ostpreußen haben deutsche Divisionen noch gestern die Weißbemündung und den Westteil der Frischen Nährung bis zuletzt tapfer verteidigt, wobei sich die 7. Infanteriedivision besonders auszeichnete. 5. Mai 1945. Am Programm des Reichssenders Flensburg änderte sich nichts, nur im Hintergrund da änderte sich was. Die britischen Alliierten übernahmen die Kontrolle über den Sender, obwohl sie die Stadt Flensburg noch nicht offiziell übernommen hatten. Aber abgeschaltet oder zensiert wurde der Reichssender Flensburg da noch nicht. Warum, frage ich mich, gingen die britischen Streitkräfte so auf Kuschelkurs mit diesen Nazi-Größen? Ich meine, da sendeten Dönitz und Speer noch ihre großen Reden. Warum wurde so ein strategisch wichtiger Sender nicht sofort stillgelegt oder übernommen? Ich habe keine Antwort drauf. Wir wechseln mal wieder den Ort des Geschehens und zoomen mal rein nach Prag. Da hat der 5. Mai 1945 später eine ganz zentrale Bedeutung bekommen und das Radio spielte dabei auch eine ganz wesentliche Rolle. Da hat eine absichtlich gemischt tschechisch-deutsch ausgesprochene Zeitansage den Prager Aufstand ausgelöst. Je 6 hodin, sagte der Radiosprecher Zdeněk Manchal morgens um 6 im Rundfunk Böhmen und Mähren auf tschechisch Roslas Čechy a Morava. Ja, wie kann ein absichtlicher Versprecher einen Aufstand auslösen? Ganz einfach. Danach wurde nur noch tschechisch gesprochen, davor war das Programm zweisprachig und dieses Senden nur noch in tschechischer Sprache, das gab den Tschechinnen und Tschechen das Selbstbewusstsein zurück. Da war einfach mal klar, dass die Macht der Nazis jetzt wirklich bröckelt. Ferdinand Türmer war damals Intendant des Rundfunks Böhmen-Mähren und der bekam jetzt Panik und rief Soldaten und SS zum Sender. Und als die mitunter auf Fahrrädern eintrudelten, waren aber schon tschechische Widerstandskämpfer im Haus und es kam zu einer wilden Schlacht um den Rundfunk mit schrecklich vielen Toten im und ringsum das Gebäude. Und es starben insgesamt beim Prager Aufstand etwa 3000 Menschen, die Zahlen schwanken, darunter Tschechinnen und Tschechen, Deutsche, aber auch Russen, die vorher auf der profaschistischen Seite gekämpft hatten und jetzt, nachdem Hitler tot war und es auch bekannt wurde, sich kurzerhand mit den Tschechen verbündet hatten und dann auf tschechischer Seite gegen die Deutschen kämpften. 7. Mai 1945. Achtung, jetzt kommt ein langer Name. Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigk. Der war Reichsfinanzminister unter Hitler und in der neuen Reichsregierung Außenminister und der verkündete nun über den Reichssender Flensburg, dass die Wehrmacht kapitulieren würde. Die Rundfunkstation Prag 1 hielt das allerdings für Fake News, also für Desinformation der Alliierten, war es aber nicht. Ja, nach dem Krieg verdiente dieser Graf Schwerin von Krosigk sein Geld als Publizist und schrieb mit seiner Expertise Bücher über das NS-Wirtschaftssystem. 9. Mai 1945. In Berlin-Karlshorst wurde in der Nacht zuvor die Kapitulation unterschrieben. Der Reichssender Flensburg sendete munter weiter. Und an dem Tag lief dann auch der letzte Wehrmachtsbericht über den Äther. Uhr und 3 Minuten. Reichssender Flensburg und die angeschlossenen Sender. Wir bringen heute den letzten Wehrmachtsbericht dieses Krieges. Aus dem Hauptquartier des Großadmirals, den 9. Mai 1945. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Seit Mitternacht schweigen nun an allen Fronten die Waffen. Auf Befehl des Großadmirals hat die Wehrmacht den aussichtslos gewordenen Kampf eingestellt. Damit ist das fast 6-jährige heldenhafte Ringen zu Ende. Es hat uns große Siege, aber auch schwere Niederlagen gebracht. Die deutsche Wehrmacht ist am Ende einer gewaltigen Übermacht ehrenvoll und erlegen. Wir brachten den Wortlaut des letzten Wehrmachtsberichtes dieses Krieges. Es tritt eine Funkstimme von 3 Minuten ein. Was mich einerseits schockiert hat, aber andererseits auch wieder alle Klischees bestätigt rund um diese inkonsequente Entnazifizierung war, dass dieser Rundfunksprecher Klaus Kahlenberg, der den letzten Wehrmachtsbericht verlesen hat, in der Bundesrepublik als Journalist weitergearbeitet hat, als Chefredakteur der Fachzeitschrift Neuer Vertrieb. Und der Sendeleiter des Reichssenders Flensburg, Ernst Tode, der wurde dann später Chef des NWDR, des Nordwestdeutschen Rundfunks. Aus dem NWDR wurden ja dann noch später der WDR, der Westdeutsche Rundfunk, und der NDR, der Norddeutsche Rundfunk. Und der alte Nazifunker Tode blieb beim NDR bis 1968 auf dem Chefsessel sitzen. 10. Mai 1945. Erst an dem Tag haben die britischen Streitkräfte den Reichssender Flensburg offiziell beschlagnahmt. Reserved for Information Control soll ein britischer Offizier an die Tür des Senders in der Alten Post in Flensburg geschrieben haben. Doch wie von Geisterhand läuft das Programm des Nazisenders weiter? 13. Mai 1945. Tja, das war der Tag, an dem beim Reichssender Flensburg dann doch endlich die Lichter ausgingen. Da gab es einen beherzten Nachrichtenoffizier der 159. Infanteriebrigade. Der hat erst den Steuerquarz ausgebaut, dann den Starkstromanschluss versiegelt und zu guter Letzt die Sende- und Verstärkerröhren aus dem Sender entfernt. Damals lief das alles noch mit Röhrentechnologie. Falls ihr mal so ein altes Dampfradio findet, guckt euch das mal von innen an, dann bekommt ihr eine ungefähre Vorstellung davon, wie Radio damals funktioniert hat, sowohl auf der Senderseite in groß als auch auf der Empfängerseite im Radiogerät in klein. Ja, der 13. Mai war auch der Tag, an dem das letzte Mal im Radio in Prag Deutsch gesprochen wurde. Das klang dann so. Hier spricht ein deutscher Wehrmachtangehöriger. Alle Kameraden des Heeres und der Waffen-SS, ich bitte euch dringend, stellt den nutzlos gewordenen Kampf in und um Prag ein. Auch am 13. Mai nahm in Berlin das Radio Berlin seinen Sendebetrieb auf. Das war der Vorläufer des Berliner Rundfunks. Gesendet wurde erstmal nur eine Stunde am Tag. Los ging's mit den Nationalhymnen aller 4 Alliierten, mit dem Verlesen der Kapitulationsurkunde, mit einer Rede von Stalin und mit einem Grußwort des Stadtkommandanten Bersarin, nachdem ja der Bersarinplatz in Berlin-Friedrichshain benannt ist. Hier spricht Berlin. Hier spricht Berlin. Genossen, der große Vaterländische Krieg endete mit unserem vollen Sieg. Die Periode des Krieges in Europa ist zu Ende. Die Periode der friedlichen Entwicklung hat begonnen. Ich gratuliere euch zum Sieg, meine teuren Landsleute. Ruhm unserer heroischen Roten Armee, die die Unabhängigkeit unserer Heimat geschützt und den Sieg über den Feind errungen hat. Ruhm unserem großen Volk, dem Siegervolk. Ewiger Ruhm den Helden, die in den Kämpfen mit dem Feind gefallen und ihr Leben für die Freiheit und das Glück unseres Volkes hergegeben haben. Sie hörten die Botschaft von Marschall Stalin an das Volk aus Anlass der siegreichen Beendigung des Krieges. Ja, ich schätze mal, die Reichweite der Sendung wird nicht groß, also eher gering gewesen sein, denn Zerstörung, Hunger, Obdachlosigkeit, Stromsperren und beschlagnahmte Volksempfänger waren nicht unbedingt der ideale Nährboden für eine neue Hörerschaft in Berlin. Gesendet wurde in der ersten Woche vom Sender Tegel, aber produziert wurden die erstmal einstündigen Sendungen im Haus des Rundfunks in der Masurenallee. Und die Tonbänder, die haben Fahrradkuriere durchs kaputte Berlin gebracht, von der Masurenallee erstmal bis zur Spree, dann mit dem Boot rüber. Die Brücken in der Nähe waren ja alle kaputt. Dann wartete auf der anderen Seite der Spree schon der nächste Fahrradkurier und der sauste dann direkt weiter zu dem Funkmasten in Berlin-Tegel. 20. Mai 1945. Das mit den Fahrradkurieren war zwar recht sportlich, aber natürlich keine Lösung für einen Live-Betrieb. Es dauerte gerade mal eine Woche, da hatten dann sowjetische Pioniertruppen schon eine direkte Drahtverbindung von der Masurenallee in Charlottenburg, ganz im Westen Berlins, nach Tegel im Norden der zerstörten Stadt gelegt. Ja, und unter diesen Bedingungen konnte dann der Berliner Rundfunk von nun an 19 Stunden pro Tag senden. Mit vertrauensvollen Kommunisten hinter den Mikrofonen und in der Führungsetage. Wenn die Chrysanthemen blühen am Pairo, tausend junge Mädchen ziehen zum Pairo. Wenn der helle Vollmond naht am Pairo, blicken sie der Blumen zurück in der Nacht. Willst du nicht das Märchen sehen, fremder weißer Mann? Hol die bunten Blumen her am Pairo. Vertrauensvoll genug für die SMAD, für die sowjetische Militäradministration, war der Hamburger Hans Mahle. Das war ein alter KPDler, der hatte schon mit Ernst Thälmanns Tochter Irma im Sandkasten gespielt und galt als absolut vertrauenswürdig. Ja, dieser Hans Mahle gehörte zur Komintern und zur Gruppe Ulbricht, also zu den Leuten, die im Nachkriegsdeutschland den Kommunismus aufbauen sollten und darauf eigentlich schon während des Krieges vorbereitet wurden. Ja, mit Information und Desinformation kannte sich Mahle schon recht gut aus. Anfang der 40er war Mahle in Kriegsgefangenenlagern in der Sowjetunion, in Kuibyschew, das ist heute Samara, und in Spassky Savord. Da war er für die kommunistische Umerziehung von Gefangenen zuständig. Und dann ging es für ihn weiter beim sowjetischen Rundfunk, erst bei Radio Moskau, dann beim antifaschistischen Deutschen Volkssender und beim Sender Freies Deutschland. Das waren sowjetische Sender, die aber in deutscher Sprache gesendet haben und so das Kriegsgeschehen auf die Art mit beeinflussen sollten. Da war er dann richtig Redaktionsleiter und nun, nach dem Krieg, wurde Mahle Intendant des Berliner Rundfunks. Hier spricht Berlin. Hier spricht Berlin. Die Nachrichtenredaktion im Berliner Rundfunk leitete dann Arthur Mannbar. Der saß mit Erich Honecker noch kurz zuvor im Zuchthaus Brandenburg. Beide waren Kommunisten. Beide kamen aus dem Saarland. Honecker kümmerte sich um den Aufbau der Freien Deutschen Jugend und Mannbar um die Radionachrichten beim Berliner Rundfunk. Dann gab es zwischen 1945 und 1949 noch eine sehr interessante Persönlichkeit im neuen Berliner Rundfunk. Die arbeitete da unter dem Decknamen Michael Storm. Das war Markus Wolf, der spätere Chef der HVA, der Hauptverwaltung Aufklärung. Das war in der DDR die Auslandsspionage des Ministeriums für Staatssicherheit. Ja, über dessen Familie müsste man eigentlich auch mal einen großen Film drehen. Friedrich Wolf, Konrad Wolf, Markus Wolf, das sind alles Namen, die schon eng verwoben sind mit der jüngeren deutschen Geschichte. Aber naja, anderes Thema. Markus Wolf jedenfalls hatte ab 1943 auch schon beim Deutschen Volkssender gearbeitet, also auch unter sowjetischer Regie. Ich sprach ja gerade von den vertrauenswürdigen Kommunisten. Es gibt ein Essay von Markus Wolf in Gustav Trampes Buch Die Stunde Null. Da schreibt Wolf auch über seine Zeit beim Berliner Rundfunk und berichtet von den vielen Altnazis, die dort im Sender gearbeitet haben. Also dieses Problem gab es nicht nur im Westen, sondern genauso im Osten. Hier spricht Berlin. Hier spricht Berlin. Der Berliner Rundfunk war ja kein harter Propagandasender. Sein Programm deckte im Großen und Ganzen das ab, was heute im privatisierten Berliner Rundfunk 91.4 auch immer noch passiert. Also da lief Musik, seichte Unterhaltung, Nachrichten, Servicetipps für den Nachkriegsalltag. Aber damals gab es eben noch Schulfunk und vor allem, was auch wichtig war, die Suchmeldungen des Deutschen Roten Kreuzes. Die Musik, die im Berliner Rundfunk lief, das war in erster Linie unverfängliche Volksmusik. Dann gab es alte Operettenaufnahmen, alles Mögliche, was zu Weimarer Republikszeiten auch an unverfänglichen Sachen lief, Klassik. Ja, sogar Jazz, und besonders beliebt waren, wie zu jeder Zeit, seitdem es Rundfunk in Deutschland gab, Wunschkonzerte. Ja, es gab auch eine politische Diskussionssendung, die hieß Tribüne der Demokratie. Da kamen schon ziemlich viele Leute aus unterschiedlichen Ecken zu Wort. Eins der Haken an der Sache, die meiste Redezeit bekamen Kommunisten und Sozialdemokraten. 1. Juli 1945. Nach der Sektorenaufteilung Berlins war das Haus des Rundfunks unter sowjetischer Regie, befand sich jetzt aber im amerikanischen Sektor. Und der Sendemast in Berlin-Tegel, der gehörte jetzt zum französischen Sektor. Also Berlin sah so ein bisschen aus wie so eine ungerecht aufgeteilte Torte. 1. November 1945. Hier spricht Berlin. Hier spricht Berlin. Wir stehen jetzt gerade am Anfang des Kalten Krieges. Dieses Ungleichgewicht im Berliner Äther machte den Amis strategisch und informationspolitisch ganz schön zu schaffen. Inzwischen wurden keine Volksempfänger mehr beschlagnahmt, es gab wieder mehr Leute mit einem Radio und es gab dieses sowjetisch geführte Haus des Rundfunks mitten im amerikanischen Sektor in der Masurenallee. Das war den Berliner US Headquarters echt ein Dorn im Auge. Und deshalb schmiedete man jetzt Pläne für ein eigenes Rundfunkprogramm. Verbreitet werden sollte es über alte Telefonanschlüsse und per Lautsprecherübertragung. Und es dauerte keine 4 Monate. Da konnte im Schöneberger Fernmeldeamt in der Winterfeldstraße der Drahtfunk im amerikanischen Sektor, der DIAS, auf Sendung gehen. Der wurde dann zum Vorläufer des RIAS, in dem sich spätere kalte Krieger wie Gerhard Löwenthal ideologisch schnell zu Hause fühlten. Da sind wir also, liebe Hörer, im stehen gebliebenen Teil einer Ruine, ein paar kahle, weniger als kahle Räume in eine komplette Radiostation zu verwandeln, das ist heutzutage schließlich keine Kleinigkeit. 31. Dezember 1947. Wir bringen Ihnen jetzt einen Kommentar von Karl Eduard von Schnitzler. Guten Abend, meine Hörerinnen und Hörer. Sprechen wir von kalten Kriegern, dürfen wir auf der anderen Seite Karl Eduard von Schnitzler nicht vergessen. Der kam aus einer Adelsfamilie, war aber Sozialist und Kommunist und sendete als Kriegsgefangener schon bei der BBC. Er war nach dem Krieg maßgeblich am Aufbau des Nordwestdeutschen Rundfunks in Hamburg und später des Westdeutschen Rundfunks, WDR, in Köln beteiligt und hatte auch schon den stellvertretenden Intendantenposten sicher. Aber dann waren den britischen Alliierten seine journalistischen Kommentare zu links, zu scharfzüngig und Schnitzler musste gehen. Der neue Intendant des Berliner Rundfunks, Max Seidewitz, der spätere sächsische Ministerpräsident, nahm Schnitzler mit Kusshand als Kommentator auf. 1. Januar 1949. Jetzt sind wir an einem spannenden Punkt in der deutschen Rundfunkgeschichte. In diesem Jahr entstehen zwei deutsche Staaten in Deutschland. Der RIAS sendet aus dem amerikanischen Sektor, bewusst für die Menschen in der gesamten sowjetischen Besatzungszone. Dort gründet sich gerade der Deutschlandsender. Der Mitteldeutsche Rundfunk ist, nachdem er zu Weimarer Zeiten verstaubt ist, nun wieder da mit dem Sender Leipzig und mit einem neuen Funkhaus in der Leipziger Springerstraße. Es gibt Landessender in Dresden, in Halle, in Weimar, in Magdeburg und in Chemnitz. Und im Südwesten Deutschlands wird aus Radio München der Bayerische Rundfunk. Gucken wir noch ein Stück weiter. Aus Radio Saarbrück im Saarland entwickelt sich gerade Radio Saarbrücken. Und in Bremen herrschten eigentlich schon seit 1946 klare Verhältnisse. Da wurde damals aus dem Sender Bremen schon Radio Bremen und das sendete fröhlich weiter. Ja, die Stunde Null für das Radio der Nachkriegszeit war zu diesem Zeitpunkt bereits Rundfunkgeschichte. Neue Fronten hatten sich manifestiert. Alte Nazis aus Zeiten des Großdeutschen Rundfunks saßen auf allen Seiten in wichtigen Positionen. Ihre Expertise machte sie zu dem, was man heute als systemrelevant bezeichnen würde.